In einem am frühen Montagmorgen Ortszeit in sozialen Netzwerken verbreiteten Video erklärte eine Gruppe uniformierter Männer, sie erkenne die Regierung nicht an und forderte die Bevölkerung auf, gegen Maduro auf die Straße zu gehen. Der Nachfolger des 2013 verstorbenen Hugo Chavez hatte am 10. Januar seine zweite Amtszeit angetreten. Zahlreiche Staaten und die venezolanische Opposition kritisierten seine Wiederwahl im vergangenen Jahr als undemokratisch und erkennen sie nicht an. Stunden nach der Veröffentlichung des Videos informierte Venezuelas Armee per Twitter über die Verhaftung der mutmaßlichen Nationalgardisten im armen Viertel Cortiza der Hauptstadt Caracas. Sicherheitskräfte gingen derweil mit Tränengas gegen protestierende Anwohner vor. Mit der mutmaßlichen Rebellion beginnt in Venezuela eine Woche erwarteter Spannungen zwischen Regierungs- und Oppositionslager. Für Mittwoch hat Oppositionsführer Juan Guaido zu Protesten gegen Maduro aufgerufen. Als Antwort darauf haben auch Regierungsunterstützer Kundgebungen angekündigt.